zweite Frage sagt ungefähr dasselbe. Logischerweise sagt auch, was notwendig ist, um ein Glied der Kirche zu sein. Um ein Glied der Kirche zu sein, ist es notwendig, getauft zu sein, die Lehre Jesu Christi zu glauben und zu bekennen, an denselben Sakramenten teilzuhaben, den Papst und die anderen rechtmäßigen Hirten der Kirche anzuerkennen. Sagt also hier der Katechismus wesentlich mehr als manche andere Katechismen, die sich praktisch darauf beschränken, die Taufe. Die Taufe ist natürlich eine Voraussetzung, um ein Glied der Kirche zu sein, effektiv. Aber es muss eben präzisiert werden, muss man hinzufügen, dass nicht alle Getauften lebendige Glieder der Kirche sind, also auch wirklich zur wahren Kirche Christi zählen kann, sondern sie müssen auch die Lehre Jesu Christi glauben und bekennen. Na, viele glauben es nicht, weil sonst sind Schismatiker, Heretiker, die sogenannten Orthodoxen, also die meisten ostkirchlichen Christen, sind mindestens einmal Schismatiker, beziehungsweise in vielen Punkten inzwischen auch Heretiker, oder sind sie immer schon gewesen, oder seit langer Zeit Protestanten sowieso, auch wenn sie eventuell gültige Taufe haben. Jedenfalls glauben sie nicht die Lehre Jesu Christi und bekennen sie nicht, sagen irgendwas, was sie halt wollen, aber nicht das, was Christus wahrhaft gelehrt hat, zu glauben, vorgeschrieben hat. Bei den Sakramenten genauso, ja, die sind an denselben Sakramenten teilhaben. Das ist ein weiterer Punkt, der konstitutiv ist für die Kirche, also die Gnadenmittel, die Mittel, um den Glauben wirksam zu betätigen. Und außerdem muss das Ganze irgendwie eine Struktur, eine Ordnung haben. Deswegen die Hirten der Kirche, die rechtmäßigen Hirten, wie es jedes Mal auch dankenswerterweise heißt, beim Heiligen Pius X. nicht irgendwelchen Hirten gehorchen, was ja heute der Fall ist für die meisten, die sich katholisch glauben katholisch zu sein. Die folgen denen, die sie als rechtmäßige Hirten ansehen, die es aber ja tatsächlich nicht sind, und das ist halt ein Dilemma, beziehungsweise tragisch, einem Papst und Bischöfen zu gehorchen, die nicht die Autorität Christi besitzen. Das ist halt das Besondere der heutigen Lage der Kirche. Also, die verschiedenen Bedingungen, um ein Glied der Kirche zu sein. Also nicht nur äußerlich irgendwie, durch die Taufe sozusagen, also dass man in die Kirche eingetreten ist, sondern dass man eben auch gemäß der Lehre Jesu Christi lebt. Nachdem man den wahren Glauben hat und ihn bekennt, in denselben Sakramenten teilhat, in denen die Katholiken, die Christen immer teilgehabt haben, die sieben Sakramente, und die rechtmäßigen Hirten der Kirche anerkennt, ihnen gehorcht.